Mission aus 6, 99. Stunde. Nicht vergessen, in 2 Stunden geht's los, weniger als 2 Stunden. Dann startet Welcome to the Club, der Christmas Rave. Aus dem Kinky Palace in Sinsheim mit 22 DJs auf 3 Floors. Ein Hammer-Line-Up gibt's da für euch. Mit DJ Shock, dem Clubbing Man, Sequenzer, Voodoo und Serrano, Plutonium Boy, Techno Boy, Floor Filler, Frankie Tunes, aka Starsplash. Von der härteren Fraktion noch Melanie Dietrina. DJ Goldfinger ist mit dabei. Soda Freak wird am Start sein. Das Alter Ego von Falk, das kräftig auf die Schnauze haut. Musikalisch natürlich. Frank Raven ist mit dabei. Wir sind übrigens schon dabei, wenn die Nase schließen, ob Falk diesmal den Mixer leben lässt. Im La Casa. Ah, wenn er das hört, wird er mich nachher wieder verhauen. Uwe Wagenknecht ist mit dabei. DJ Coco Faye, Central 7. Dann die komplette Resident Crew, bestehen aus Beta 4, DJ Live, DJ House Flow. Nicht zu vergessen, Jay Frogs mit dabei, Stefano Prada, die Dancefloor Saints, Oscar de la Fuente. Aufgeteilt auf 3 Floors, das wird eine Hammerparty. Hört im Augenblick einen Mix von Bart Klaassen. Ihr kennt ihn vielleicht nicht unter dem Namen. Man könnte ihn allerdings kennen, weil er seit 2005 unter diesem Pseudonym produziert. So richtig seinen Durchbruch hatte er als Barthez. Und damit hat er im Jahr 2001 mit seinem allerersten Release, was er rausgebracht hat, ein Riesending gelandet. Hat Top-DJ-Support damals bekommen, war in 10 Ländern, war er in Top-10-Positions in den Single-Charts mit vertreten. Allein in Deutschland 150.000 Kopien verkauft worden. Ja, da wären wirklich die absoluten Welt-Superstars froh darüber, wenn sie das heute erreichen würden. Naja, weltweite DJ-Gigs hat er bekommen, hat schon im zarten Alter von 7 Jahren angefangen, Klavier zu lernen, hat dann an der Hochschule der Künste in Utrecht Musiktechnologie studiert und das kam ihm wohl zugute, denn als er dann im Jahr 2001 mit On The Move rausgekommen ist in Barthez, da hat das Ding richtig losgekracht, aber das ist auch wirklich rauf und runter gelaufen. Nachfolgenummer Infected war dann auch noch sehr, sehr erfolgreich, dann gab es eine lange, lange Pause und dann ist er im Jahr 2005 zurückgekommen mit seinem eigenen Namen, mit seinem bürgerlichen Namen, nämlich unter Bart Klaassen und dann hat er solche Sachen wie Playmo zum Beispiel released und das ist auch sehr gut angekommen. Bekommt seitdem sehr, sehr guten DJ-Support, unter anderem von Armin van Buuren, von Tiesto, von Ferry Corsten, von Marco V, von Above and Beyond, von Marcel Woods, Blanket Jones, nicht zuletzt von unserem Taller. Und ist in der Weltliga weiterhin sehr, sehr erfolgreich. Und er spielt einen sehr satten Sound, wie ihr hören könnt. Bart Klaassen in the Mix für euch noch bis 21 Uhr. Dann gibt es noch einen Mix von Public Domain. Operation Plate, sage ich nur an dieser Stelle. Und dann um 22 Uhr geht's rüber ins Kinky Palace nach Sinsheim, wo ihr immer noch dabei sein könnt. Es gibt einen Martin Garant an der Abendkasse für 12 Euro. Und diese Party lohnt sich. Tommy hat gestern gesagt, es wird definitiv die gigantischste Welcome to the Club Weihnachtsparty werden. Und wenn er das sagt, dann wird er wohl recht haben damit. Keiner kann es besser beurteilen als er. She don't do major credit cards. I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance. I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night. And he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright. Cause he's a scumbag, don't you know? We'll be right back.

Sind noch 100 Minuten. Das stimmt ja gar nicht mehr. 80 Minuten sind es noch, bis wir rüberschalten ins Kinky Palace nach Sinsheim zum Welcome to the Club Christmas Rave 2006. 8 Stunden werden wir live aus dem Kinky übertragen mit 22 DJs von 3 Floors auf 3 Floors. House, Main Hall, Hardstyle Area. Alles wird geboten. Ihr könnt selber noch live dabei sein. Wenn ihr zeitig losfahrt, um 21 Uhr macht das Kinky auf, ab 22 Uhr wird live übertragen. 1000 Tickets gibt's noch an der Abendkasse für 12 Euro für euch. Und es wird eine richtig fette Party. Da bin ich mir sicher. Noch ein paar Mails, die von euch reingekommen sind. Hallo, liebes Sunshine Live Team. Ich bin aufmerksamer Sunshine Live Hörer. Freue mich jedes Jahr aufs Neue auf die Mix Mission. Hammer geil, macht weiter so. Also ich weiß ja nicht, wie die zweite Stunde von John Aquaviva geworden wäre. Aber der Mix von den Admirals, der war einfach nur geil. Grüße an alle, die morgen arbeiten müssen und trotzdem durchfeiern, so wie ich. Euer Longer. Tobias hat uns das geschrieben. Ich grüße den Adi, der schon wieder so laut Sunshine Live hört, dass sogar die Nachbarn Sunshine Live hören, obwohl sie es nicht empfangen. Na, wie geht denn das? Großes Lob an das ganze Sunshine Live Team, macht auch 2007 weiter so wie bisher. Grüße von Thorsten. Thorsten, das machen wir. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wir müssen so weitermachen wie bisher. Moin, moin, Sunshine Live Team. Man muss echt sagen, der Mix diesmal ist echt spitze. Hab schon einiges von euch mitbekommen, aber ihr schafft es immer wieder, was Kreatives zu entwickeln. Grüße hiermit auch alle, die ich kenne in Buxtehude und Umgebung Hamburg und ein paar Feierleute aus dem Raum Herford. Viele Grüße und frohe Weihnachten weiterhin von Manuel. Wir machen in der nächsten Stunde, wenn der Mix von Mark Sherry läuft vom Public Domain, nochmal eine kleine Großrunde. Wenn ihr dabei sein wollt, message at sunshine-live.de. We'll be right back. Hallo, ich bin die Susi und das ist mein Space. Da gibt es ganz klitzekleine Fotos von mir. Für Videos und Freunde ist leider nicht so viel Platz. Und einrichten kann ich mich auch nicht richtig, aber es ist trotzdem ganz nett hier. Gib deiner Persönlichkeit mehr Freiraum. Bodylounge.de, dein Platz im Internet. Was geht hier? Ich bin schon lange kein Baby mehr. Rollstuhl fahren und Fahrrad fahren und eine Schleife machen kann ich. Und den ganzen Rest kann ich noch nicht. Kinder brauchen Familie. Helfen Sie mit unter sos-kinderdorf.de. Gib deiner Persönlichkeit mehr Freiraum. Bodylounge.de, dein Platz im Internet. Sunshine Life. Die Trackstore Mix Mission 06. Sunshine Live. Powered by Trackstore. Der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. So, und damit sind wir in der 100. Stunde der Trackstar Mix Mission aus 6 angekommen. Noch 60 Minuten, bis wir rüberschalten ins Kinky Club Christmas Rave Party. 8 Stunden schon live mit 22 DJs auf 3 Floors. Falk wird